Unterdessen war es 20 Uhr abends. Im strömenden Regen suchten wir in den finsteren Straßen unsere Kräfte. Es trat etwas wie Ruhe ein. Alle Kleider und Schuhe durchnässt, zum Teil auch schon ermüdet, entschlossen wir uns auf einige Stunden zurückzuziehen und ein wenig auszuruhen. In kleinen Gruppen zogen wir uns durch den Südbahnviadukt nach dem Wienerberg zurück. Zu unserer 30 Mann starken Gruppe, mit der wir am späten Nachmittag den ersten Angriff unternommen hatten, schlugen sich im Lauf des Kampfes noch ca. 25 Mann dazu, sodass wir über 50 Mann waren. Am Wienerberg selbst trafen wir auch eine Gruppe von ca. 40 bis 50 Mann. Von dort schickten wir Patrouillen aus. Das Haus selbst wurde durch Posten gesichert. Es war ja bereits 23 Uhr und noch immer keine Nachrichten aus anderen Bezirken. Ja, selbst aus den Kampfabschnitten unseres Bezirkes konnten wir keine Nachricht oder Verbindung bekommen. Abgeschnitten oder vielmehr isoliert von allen anderen Kämpfenden waren wir auf uns selbst angewiesen. Zwischen 23 und 24 Uhr trafen 60 bewaffnete Schutzbündler mit Karabinern vom Rosenhügel ein. Die Stimmung war beim Eintreffen dieser starken Gruppe unter allen, zusammen ca. 160 bis 180 Mann, eine ausgezeichnete, trotzdem sich der Hunger schon bei vielen meldete. Zwischen 24 und 1 Uhr früh schickten wir eine freiwillige Patrouille mit Kraftwagen aus, um Munition und Proviant zu holen. Man brachte ziemlich viel Munition, auch einige Gewehre, sowie etwas Brot und Wurst. Nach Mitternacht ruhten alle Kämpfenden, bis auf die Posten, zum Teil auf bloßem Beton oder auf Holzbrettern, ein anderer Teil auf dem Maschinenboden der Wäscherei. Nach 4 Uhr morgens brachen wir alle auf. So um 4.30 Uhr zogen wir uns in kleinen Gruppen durch die Wienerbergstraße hinunter, neben den Meidlinger Friedhof. Zuerst war der Plan, dass wir die nächstliegenden Wachstuben stürmen. Patrouillen, die als Kundschafter zurückkamen, meldeten aber eine sehr starke Bewachung der Wachstuben. Inzwischen war es bereits 5.30 Uhr früh geworden. Die Schutzbündler waren noch nass vom vorigen Tag. Wir diskutierten, zitterten und froren in den kalten Straßen und dennoch bemühten wir uns, soweit es ging, die Genossen aufzuklären. Gleichzeitig drängten wir energisch auf einige Funktionäre ein, dass man die zum Großteil noch kampfbereiten Genossen durch Schwanken und Zögern nicht zersetzen darf. Wir berieten schnell über einen Angriff. Und zwar entschlossen wir uns, in der Richtung zum Räumannhof vorzustoßen und die Exekutive in die Flucht zu schlagen und die Arbeiter zu befreien. In zwei großen Zügen teilten wir uns auf und unternahmen den Angriff von zwei Fronten. Längs der Südbahnstrecke und in der Eichenstraße hielten wir um 6 Uhr früh die ersten Autos und Fuhrwerke auf, errichteten eine Barrikade mit Lastautos und anderen Wagen. Von dort eröffneten wir das Feuer auf die ersten Heimwehrler. Von einer anderen Seite, in der Richtung der Kirche, am Immaculatorplatz, drängte die zweite Gruppe vor. Als wir das Feuer von beiden Seiten eröffneten, schien es so, als würden sich die Heimwehrler zurückziehen. Als wir bereits eine halbe Stunde das Feuer wechselten, spürten wir eine starke Erwiderung von Seiten des Gegners. In derselben Zeit wurden wir bereits von der Kirche aus beschossen, ohne dass wir jemanden sehen konnten. Trotz dieses starken Feuers verließen wir auf einer Seite die Barrikade und stießen weiter nach vorn. Unterdessen hatten wir den ersten Schwerverwundeten mit Lungendurchschuss. Wir schleppten ihn ca. 30 bis 40 Meter zurück, wo er von den Genossen übernommen wurde. Das Feuergefecht dauerte schon über eine Stunde. Einige kühne Genossen hatten sich bis nahe an den Gürtel vorgestoßen. Unter Feuerschutz von rückwärts und guter Deckung schlugen sie einige Granaten in ein Heimwehrnest. Das Nest ging auseinander und dann erst waren sie zugänglich für unser scharfes Auge. Einige von ihnen blieben auf der Strecke.